1. Hier sind die nach kommen Isors, der Orch als Eden bekannt ist. 2. Isor heretit mehrere Frauen, Eder, die Tochter Elons des Hetheters, und Oholibama, die Tochter Anas, Einsohns Zibians des Horators. 3. Des weiteren Nam Basmath, die Tochter Ismaels und Schwester Nebajoths, zur Frau. 4. Eder gebar Isor den Elifers, waren Basmath den Regel zur Welt bracht. 5. Oholibama bracht Jays, Jaylam und Korah zur Welt, die sind die Son Isors, die im Land Kanan geboren werden. 6. Isor zog mit seinen Frauen, Sonen, Tochtern und allen Angehorigen seines Haushalts, seinen Herden, seinem Vieh und seinem gesamten Besitz, den in Kanan erworben hat, von seinem Bruder Jacob weg ins Land Seir. 7. Gemeinsamer Besitz war namlich zu umfangreich, zusammenbleiben zu können und das Land, in dem sie als Fremde lebten, reichte aufgrund ihrer großen Herden nicht aus. 8. Isor ließ sich daraufhin im Gebirge Seir nieder, ist auch als Eden bekannt. 9. Die sind die nach kommen Isors, des Stammvaters der Edomiter, die im Gebirge Seir lebten. 10. Die son Isors waren Elifers, der Sohn seiner Frau Ada, und Regel, der Sohn seiner Frau Basmath. 11. Elifers hat die son the man, Omar, Zepho, Gatum und Kinnas. 12. Thimna, ein Nebenfrau von Elifers, dem Sohn Isors, gebar im Amalek, die sind die nach kommen von Isors Frau Ada. 13. Regel son waren Nahath, Sarah, Sama und Missa, dies waren die nach kommen von Isors Frau Basmath. 14. Oholibama, die Tochter Anas und Enkelin Zibians, Isors Frau, gebar im Jeus, Jaylam und Korah. 15. Die sind die Hauptlinge, die von Isors Sonen abstammten, von Elifers, Isors Erstgeborenim, stammten die Hauptlinge the man, Omar, Zepho und Kinnas. 16. Des Weiteren waren Korah, Gatum und Amalek Hauptlinge, die ebenfalls von Elifers abstammten und im Land Edom workten, die sind die nach kommen von Isors Frau Ada. 17. Von Regel, dem Sohn Isors, stammten die Hauptlinge Nahath, Sarah, Sama und Missa AB, dies waren die Hauptlinge von Regel im Land Edom und die nach kommen von Isors Frau Basmath. 18. Die Son von Oholibama, Isors Frau, waren die Hauptlinge Jeus, Jaylam und Korah, die sind die Hauptlinge, die von Oholibama, der Tochter Anas und Frau Isors, abstammten. 19. Die sind die Son Isors und ihr Hauptlinge, die das Volk Edom bildeten. 20. Hier sind die Son Seers des Horators, der zu den ursprünglichen Bewohnern des Lands gehort, Lotan, Sobel, Zibion und Anna. 21. Ibenso Dyson, Ezra und Disan, dies waren die Hauptlinge der Horator, die Son Seers, im Land Edom. 22. Lotan Son waren Hori und Heman, sein Schwester war Thimna. 23. Sobel Son waren Alwan, Manahath, Ebel, Sipho und Onam. 24. Zibion Son waren Adja und Anna, Diza Anna ist Selbi, der die Heisen Quellen in der Wust entdeckt, warend die Esel Sains Vatas Zibion Hutit. 25. Anna Son waren Dyson, und sein Tochter war Oholibama. 26. Dyson Son waren Hemdan, Esben, Jithran and Keren. 27. Ezer's son waren Bilhan, Sawan and Akan. 28. Disan's son waren Uzi and Aaron. 29. Dysin die Hauptlinge der Horator, Lotan, Sobel, Zibion and Anna. 30. Des Weiteren Dyson, Ezer and Disan, dies waren die Hauptlinge der Horator, Jordnet Nakiren Sitpen, Imland Seer. 31. Hier sind die Koniger, die im Land Edom Regierten, bever die Israeliten einen eigenen König hatten. 32. Bela, der Sohn Beers, war der erste König über Edom, und sein Hauptstadt war Dinabar. 33. Nach Bela's Tod war Jobab, der Sohn Seres aus Bosra, sein Nachfolger als König. 34. Nachdem Jobab gestorben war, Ubernam Husam aus dem Land der Themanite die Königsherrschaft. 35. Nach Husam's Tod ward Herdod, der Sohn Bedads, König, awares, der die Midianite in der Ebin von Moab besiegt, und sein Hauptstadt war awith. 36. Nachdem Herdod gestorben war, Wordsammler aus mas rica sein Nachfolger als König. 37. Naxamlas tod word sol aus rehobotham Euphrat König. 38. Nachdem sol gestorben war, folgte im Bullhannen, der Sohn Achbors, auf den Thron. 39. Nach dem Tod Bullhannens, des Sohns Achbors, word her dar König, sein Hauptstadt war Pegu, und sein Frau Hias Mehetabil, die Tochter Matreds, der Tochter Mezahabs. 40. Die sind die Namen der Hauptlinge Isors, Jordnet Nakaren Sitpen, wo Norton und Namen, die Hauptlinge Thimna, Alwa und Jethoth. 41. Ibenso die Hauptlinge Oholibama, Illa und Pinion. 42. Des Weiteren die Hauptlinge Kinners, the Man und Mibzar. 43. Und die Hauptlinge Magdil und Iram. Die sind die Hauptlinge Edoms, entsprechende Ren Wohnsitzen in dem Land, das sie in Besitz nahmen und sie stammen al von Esau, dem Stammvater Edoms, AB.